Podcast Versuchslabor. Meine Bekannten Horst und Doris, die haben heute 20-Jähriges. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Du, Horst? Ja, Doris. Du, Horst, meinst du nie, es wird mal Zeit, ans Heiraten zu denken? Ach, Doris, wer will uns denn noch haben? Oh. Das Niveau-Tief wurde soeben erreicht. Bitte klatschen Sie jetzt.